Das Kind, das am Sofa schlief, wachte auf und begann zu weinen. Der Knabe im Winkel fuhr zusammen, erschauerte, schrie auf und stürzte in furchtbarem Schreck wie in einem Anfall zum Schwesterchen hin. Das älteste Mädchen bebte an allen Gliedern wie ein Blatt unter einem Windstoß. »Vertrunken! Alles vertrunken!« schrie die arme Frau in Verzweiflung. »Und die Kleider sind nicht dieselben. Und die da sind hungrig, hungrig!« Und Hände ringend wies sie auf die Kinder. »Oh, dreimal verfluchtes Leben! Und Sie? Sie schämen sich nicht!« Mit diesen Worten stürzte sie sich unversehens auf Raskolnikow. »Sieh da aus der Schenke! Du hast mit ihm getrunken! Hast mit ihm getrunken! Hinaus!« Der junge Mann beeilte sich, ohne ein Wort zu sagen, wieder hinauszukommen. Die Tür zu den anderen Zimmern war schon sperrangelweit geöffnet worden und einige Neugierige schauten herein. Dreiste, lachende Gesichter mit Zigaretten, mit Pfeifen im Munde, mit Mützen auf dem Kopf. Dazu Gestalten in Schlafröcken und mit völlig nackter Brust, in leichter Bekleidung, die schon an Unanständigkeit grenzte. Manche mit Karten in der Hand. Sie amüsierten sich vortrefflich und lachten, als Marmeladow an den Haaren gezerrt ausrief, dass dies ihm ein Genuss sei. Man trat sogar schon ins Zimmer herein. Plötzlich erscholl ein wütendes Gekreische. Amalia Lippewechsel war persönlich herbeigeeilt und drängte sich durch, um selbst auf ihre Weise Ordnung zu schaffen und schimpfend zum 100. Mal die arme Frau durch den Befehl, morgen schon die Wohnung zu räumen, zu erschrecken. Beim Fortgehen gelang es Raskolnikow, die Hand in die Tasche zu stecken, so viel von dem Kupfergeld, das man ihm in der Schenke auf den Rubel herausgegeben hatte, hervorzuholen, als er greifen konnte, und es unbemerkt auf das Fensterbrett zu legen. Auf der Treppe besann er sich und wollte schon umkehren. »Was habe ich für eine Dummheit gemacht?« dachte er. »Sie haben ja Sonja, und ich brauche es doch selbst.« Nachdem er aber überlegt hatte, dass es jetzt bereits unmöglich war, das Geld zurückzunehmen und dass er es ja auch sowieso nicht zurückgenommen hätte, gab er es auf und ging nach Hause. »Sonja braucht Pomade«, fuhr er fort, während er auf der Straße ging, und er lächelte bitter. »Diese Sauberkeit kostet Geld. Sonjetschka kann heute vielleicht Pech haben, denn es ist immerhin ein Risiko, die Jagd auf dieses Wild. Wie die Goldgräberei. Da würden sie denn ohne mein Geld morgen alle auf dem Trocknen sitzen. Ja, die Sonja. Was für einen Brunnen sie doch zu finden verstanden haben. Und sie benutzen ihn. Sie benutzen ihn trotz allem. Und sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben ein Weilchen geweint. Und danach haben sie sich daran gewöhnt. An alles gewöhnt sich der Schuftmensch.«